Übung 19a. Hören Sie die Durchsagen. Welche der folgenden Namen hören Sie? Markieren Sie. Herr Stein aus Deutschland. Ihre Tochter ist im Café in der zweiten Etage. Frau Langwald. Ihre Familie ist an der Information. Frau Weber. Ihr Vater ist am Lufthansa-Schalter. Herr Schmalz, Ihre Frau wartet an der Bank.